Herzlich willkommen beim Outcast, dem offiziellen Podcast von outnow.ch mit dem CRS und dem Ma. Episode 15 vom 2. Februar 2014 mit Enough Said, Disconnect, Minuskül und 47 Ronin. Wie geht's? Du, tipptopp, tipptopp. Tipptopp, letzte Woche nichts gesehen. Nein. 12 Years a Slave ist super, I Frankenstein nicht. Das kann man noch nicht so zusammenfassen. Also oder? Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Mal, ich Nein. schon. Mal. Ich würde sagen, 12 Years a Slave ist super, aber nicht grandios. Und I Frankenstein ist doof, aber die Zeit geht um. Es hat ein bisschen Gargoyles und ein bisschen Feuer und so. Aha, und das ein bisschen Sixpack und ein bisschen. Ah, das lange. Das findest du gut, findest du noch gut. Ein bisschen Miranda Otto. Nein, ich habe mein Otto lieber also in Volksform. Nein, ich würde sagen, also für Otto normal. Mensch, ist das durchaus etwas, was man schauen kann. Von mir aus. Nach dem Henken gerade so, ah, oh, jetzt können wir ein Glas essen. Okay. Aber ja, ist also. Haben wir die Woche auch etwas Tolles? Ich weiß nicht, du bist allein in Offset schauen. Ja, der war toll. In Offset ist einer der letzten Filme mit dem James Gandolfini, der ja letzten Sommer verstorben ist. Erzählt wird die Geschichte von der Masseusin Eva, die auf einer Party den netten, sympathischen Albert kennenlernt, gespielt von James Gandolfini. Und am gleichen Abend lernt sie dann auch gerade am Albert seine Ex Marianne kennen. Aber die weiss nicht, dass das seine Ex ist und so. Und dann fängt sie mit dem Albert an und die beste Kollegin von der Marianne. Und dann die Marianne lässt dann ständig über ihre Ex ab. Und irgendwann merkt sie so und dann so, oh, was mache ich jetzt? Also die hat ständig über ihre Ex abgelästert und so. Und ich merke jetzt auch langsam seine Fehler, so zu sehen. Wie gehe ich mit der Situation um? Wen sage ich es? Und ja. Es tönt sehr anmächelig. Ja. Der Film hat Herz. Der Film hat wirklich Herz. Er ist herzig gespielt, er hat nette Dialoge. Das Zusammenspiel von der Figur ist super. Und einfach der Gandolfini, der eigentlich eher bekannt ist als so der Rüppel aus Filmen wie zum Beispiel 8mm und so. Oder auch seine bekannteste Rolle als Mafia-Familienpatron Tony Soprano. Spielt er wirklich ein Knuddelbär. Also mit seiner Statur ist wirklich ein herziger und ganz sympathisch. Und ja, ist schade, dass es ihn jetzt nicht mehr gibt. Nein, Offset ist eine unschuldige, herzige Unterhaltung. Klar, es ist ein bisschen Warten bis zum Knall, oder? Bis herausfindet, wer kennt und so. Aber die Zeit ist unterhaltsam und sehenswert. Von mir kommt der 4,5 Sterne über. Oh, gerade so. Auch ein Film, der schon ein bisschen älter ist, ist Disconnect, was jetzt doch noch geschafft hat in Kinos. Genau, da hat es ja mehrere Probleme gegeben mit einem Schweizer Verleiher, wo dann der eine die hat einen Konkurs gemacht und dann eben, wegen dem ist der Kinostart immer wieder verschoben worden, die Rechte sind an einen neuen Verleiher und der bringt ihn jetzt eben Ende Januar ins Kino. Disconnect, das ist so ein bisschen, man kann es am einfachsten glaube ich, umschreiben, was auch alle gemacht haben mit Crash von der heutigen vernetzten Zeit. Das heisst, es erzählt verschiedene Geschichten um Internetnutzung und welche Gefahren und auch Freude und so weiter das mit sich bringen kann. Der kleine Bub, der verarscht wird von zwei Klassenkameraden, die ein Fake-Profil machen mit einem Mädchen, das ihn dann toll findet. Und das Bärli, das finanziell abgezockt wird durch so einen Internet-Trick. Und eine Reporterin, die Reportage macht über so Cam, Boys und Girls. Und ja. Ja, du tust begeistert, oder? Ja, das ist halt einfach, ja. Das ist jetzt irgendwie Kino fürs Lehrerzimmer, aber. Ja. Irgendwie also, sonst. Also, da wollte ich dir jetzt nicht widersprechen. Ja, es ist durchaus ein Film, wo man kann. Ja, in der Schule zeigen, den Kindern aufzeigen. Ja, wie böse das jetzt Internet so. Ist. Nein, es ist ja nicht alles böse. Klar, es wird jetzt vor allem nur böse Sachen gezeigt und so, aber du musst auf Gefahren hinweisen und ich finde, man hat drei gute Beispiele genannt. Aber es ist genauso, also genauso eben wie Crash. Einfach furchtbar plakativ. Und am Schluss, wo das alles zusammenkommt mit diesen Zeitlupen, und dann, ja, dann ist man einfach nur noch am Hand verlieren. Ja, der Schluss muss ich sagen, ist auch nicht wirklich mies gewesen mit den Zeitlupen. Das habe ich auch ein bisschen zu übertrieben gefunden. Du hast plakativ genannt, das trifft es ziemlich. Aber zuvor hat mich das Zeug mitgerissen und so. Und das ist ja das Zeug eben alltäglich. Wir brauchen Facebook und all das Zeug. Und welche Gefahren dann da lauern. Und eben mit... Internet, ja, aber da hast du so viele spannendere Geschichten können machen, also jetzt, das sind jetzt wirklich gerade die offensichtlichen, oder? Also gerade die Betrugsgeschichte ist ja so etwas von langweilig. Es ist der schwächste Strang, ja, von der ganzen Geschichte, vom ganzen Film, ja, gebe ich dir recht. Aber trotzdem, mich hat alle drei recht bewegt. Eben für uns beide ist es schon eine Weile her, seit wir den gesehen haben. Venedig 2012. Aber bei dir, und ich habe die Blu-ray gesehen, ist schon länger draus, die amerikanische. Ja, nein. Also ich wollte auch nicht viel mehr Wort verlieren. Es ist einfach didaktisch Schmalz und Nein, ich finde ihn wichtig, er hat eine Daseinsberechtigung, und von dem her kann ich den Film auch nicht schlecht finden. Klar, am Schluss halt ein bisschen plakativ, aber sonst eigentlich mitreissend, und also ich empfehle den Film. Ja, dir gefällt auch Crash, oder? Mir gefällt auch Crash, ja, also, das muss man vielleicht sagen, ja. Nein, ich finde ihn wichtig, und darum kommt er von mir auch schon wieder 4,5 Sterne über. 2. Was? Ist das ein Deal? 2? Nein, dann bist du gemein. Nein, es spielen ein paar Leute mit, die noch gut spielen. Und Jason Bateman, mal in einer nicht lustigen Rolle. Ja. Und die Geschichte mit diesen zwei Vätern finde ich noch cool eigentlich. Also das ist so ein bisschen das Beste. Und sonst ein 2. Bist böse. Bleiben wir böse? Ja, ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen böse. Also du bleibst böse. Ja, seit einer Weile, wenn man ins Kino gegangen ist, kommt da immer da minuskül kleine Helden, und dann denkst du, hey, was soll das überhaupt? Was ist das? Noch nie davon gehört. Und bam, plötzlich ist es im Kino. Was ist jetzt das? Ja, was ist das? Das ist eine Kinofassung von einer französischen TV-Sendung, wo halt einfach so ein bisschen wie Creature Comfort-mäßig das Leben von Insekten zeigt. Also wie die halt einfach ihren Alltag bewältigen. Und das kommt jetzt eben auf die grosse Leinwand. Es erzählt die Geschichte von einer Gruppe schwarzer Ameisen, die Zuckerdosen findet, die bei einem Picknick liegen geblieben ist. Und wie die halt einfach versuchen, dann die Zuckerdose in ihr Lager zu ihrem Ameisenhaufen zu tragen. Und auf ihrem Weg kommen sie Probleme über mit roten Ameisen, die natürlich auch Interesse haben an diesen Zuckerwürfeln. Und dann brennt ein richtig epischer Kampf. Alles geschildert aus Ameisenperspektive. Und aus einem Käferli, der dann noch mitgeht. Genau, ja. Jo. Jo. Das ist mir gerade ein Peach Werbowitz in Sinn gekommen, der Glibi und Caroline Witz. Schieß los. Wieso gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil es Insekten sind. Es ist aber lustiger als der ganze Film. Nein. Moment. Jetzt kommt wieder. Du lässt dich heute einfach begeistern vor allem, hä? Ich hatte so den Plausch gehabt. Ich bin in den Film und dachte, ja, Kinderkram und so. Und das wird mich überhaupt nicht interessieren. Aber ich habe den Film super gefunden. Also jetzt kann ich es vorwegnehmen, der beste Film, der jetzt diese Woche anläuft, den ich jetzt gesehen habe. Ja, doch kann ich jetzt, das ist nicht so schwierig, diese Woche. Nein, ich habe ihn zum einen herzig gefunden und zum anderen auch recht rasant und actionreich. Also ich habe es sehr schön gefunden bei einem Film, dass er nicht irgendwie versucht, mit blöden Sidekicks, wie es in den Disney-Filmen immer gibt, noch irgendwie noch ein bisschen Lachen zu generieren oder irgendwie noch mit grossen Mysterien aufzufahren, wie beim letztjährigen 20th Century Fox Film Epic, sondern halt einfach, es geht wirklich nur um die Ameisen, die beiden Ameisengruppen, die die Zuckerwürfel wollen und wie es darum streitet. Man muss vielleicht noch sagen, ohne Dialog ist das Ganze, sondern nur mit so nervigen Grischli, die Kinder lustig finden, und Chris. Und ich, ja. Ich bin ja noch ein Kind. Und ich habe jetzt die erste Phase, wo sie da das Zuckerdösel da mit dem Fluss und so, habe ich alles super gefunden, bin ich voll dabei gewesen. Das ist ja auch ein kleiner Hommage an Deliverance, die ganze Sache, wie dann eben da, die die Hillbilly-Ameisen da den Schwarzen nachfahren. Und mit dem Fisch, und das habe ich alles cool gefunden. Und dann ist irgendwann der Bruch gekommen, was dann einfach nicht mehr, also das klingt jetzt nicht mehr realistisch war. Dann haben sie angefangen mit da Lord of the Rings Schlachten und mit dieser Spinne, die da in diesem Haus wohnt. Und es ist einfach, wie am Anfang habe ich noch gefunden, doch, das ist jetzt noch zu einem gewissen, einfach einfach gehalten, realistisch und herzig. Ohne jetzt da irgendwie die Sachen viel zu vermenschlichen, was ja sonst die Trickfilme immer machen mit diesen Tieren. Sie haben zwar riesige Augen, aber sonst ist es trotzdem einfach ja, herzig und ganz einfach. Und nachher kommt da das mit dem Militärding und Kriegszeug und dann ist es einfach ein Seich. Nein, und nein. Fertig lustig. Und dann machen sie den gleichen Gag 100'000 Mal mit dem Bäbäbäbäbä. Und ja, nein, dann ist es einfach nicht mehr lustig gewesen. Und ich habe es schon gefunden. Ich habe gedacht, es wird wirklich für die Kleinsten und herzig und ganz einfach gehalten, aber es wird dann doch ein bisschen... Wie ist es denn zu düster? Eben auch so vermenschlicht irgendwie. Okay. Hat mich jetzt nicht gestört, weil ich bin halt wirklich halt, mitgerissen worden von dem rasanten Tempo. Es fängt ja an mit dem Fluss und dann gibt es einen riesen Kampf und es geht ständig etwas in dem Film. Und ich musste einen Film lachen, wo er dann die Schmeißfliegen geht, auseinandernehmen, ein bisschen Herzig Marie Käfer, bin ich auch voll dabei gewesen. Also, wir sind so Gedanken gar nicht gekommen. Ich habe einfach von Anfang bis Schluss richtig den Plausch gehabt. Das Ganze hat doch 50 Minuten völlig gelangt. Also, das ist wirklich ausdehnt auf jetzt den Kinofilm. Ich habe nicht gewusst, dass das etwas mit Fernsehen war. Aber in dem Fall macht das Sinn, weil das ist einfach zu lange so. Nein, ich habe ihn lässig gefunden. Super, rasant. Ich habe keine Zeit gehabt in einer Pause, um mir jetzt da gross darüber Gedanken zu machen, sondern ich habe eigentlich 80 Minuten, wie der Film lang dauert, bin ich am Grinsen gewesen, am Smilen, habe Freude gehabt, dann einen kleinen herzigen Ameisen und einen Marienkäfer und ich will Plüschtierchen nachher auch noch gerne. Nein, ich habe Freude gehabt und ja, wird schwierig sein, dass das Jahr jetzt noch... Das können jetzt toppen. Obwohl, mit dem Lego-Movie und so stehen die Chancen sehr gut, dass er noch einen Film hat, der besser könnte sein im Animationsbereich. Du bist gerade ein bisschen baff, hä? Ich bin ein bisschen baff und ich will jetzt gar nicht wissen, wie viele Sterne da strahlen bei dir. Da strahlen das ganze 5,5 Sterne, also fast das Maximum. Du machst wieder Durchschnittsbewertung, ziehst du mir jetzt einfach wieder brutal ab. Ja, es gibt einfach 3, oder? Nein! Für das, was du Freude gehabt hast in der ersten Halbzeit. Das heisst, für das gibt es ja 3. Also all das Lord of the Rings Zeug ist so gegen das. Ja, also noch einen halben gibt er. 3,5. 3,5. Kannst du mir nicht leben. Ja, wenn er dann auf 4 aufrundest, kann er dann... Du, eben, mit dir streite ich gerne, aber ich weiss, es führt zu nichts. Du, gehen wir zum nächsten Film. Jo, weil es sind ja nur Ameisli und Marienkäferli. Ja, und Ninjas sind viel cooler. Theoretisch. Theoretisch, ja. My father told me. This world was only a preparation for the next. That all we can ask is that we leave it, having loved and being loved. I will search for you through 1,000 worlds and 10,000 lifetimes until I find you. I will wait for you and all of them. 47 Ronin. Irgend so ein Neuling macht da irgend so einen teuren Film. Ein Lehrling von Ridley Scott anscheinend. Ah oh ja, das habe ich aber nicht gesehen. Der Ridley Scott hat den empfohlen, hat früher, glaube ich, Heineken-Werbung gemacht, der Carl Rinch, oder wie er heisst. Und ja, hat dann Universal überzogen. Also, jawohl, die geben mir jetzt ein Budget von 200 Millionen Dollar, um einen Samurai-Film mit dem Keanu Reeves als einzigen westlichen Darsteller zu machen. Also, das ist leider die Idee. Es ist so, was? Aber zum Keanu Reeves haben wir noch, das finde ich gar nicht so schlimm. Aber das ist so eine alte Sage, die gibt es von diesen 47 Ronin. Ronin sind ja Samurai ohne Meister, die da gegen eine ganze Armee gehen. Es ist eigentlich 300 in Japan eigentlich. Ja. So ein bisschen. Wo da gegen einen ganzen Bösen und mit seiner Zauberin. Und es ist völlig wurscht, um was es geht. Samurai-Drachen, Zauberer, rumgumpen, komische... Untote und einfach etwas. Ja, jetzt, ich habe mich gefreut auf den Film. Ja. Das war ein kleiner Fehler gesehen. Einer von den wenigen, ja. Der sich gefreut hat. Ja, du, ich freue mich oft auf so blöde Sachen. Aber es ist ja noch gut. Jo. Also ist kein I Frankenstein in dem Fall. Nein. Ja. Nehmen wir es gerade vorweg, vor diesem Ronin ist schlecht. Also schlecht ist ein bisschen, ist noch nett gesagt. Jetzt aber den Keanu Reeves hast du erwähnt. Ich finde jetzt, ich hätte jetzt erwartet, dass der voll die Hauptrolle ist und so, aber ist er ja nicht wenigstens. Also es ist nicht irgendwie, Keanu Reeves führt alle an und die anderen sind alle noch im Hintergrund, sondern er ist einfach auch dabei in dieser Gruppe, wieso auch immer. Und ja, das also ist drängt ja sich irgendwie niemand von diesen Figuren im Vordergrund. Also ist niemand von diesen Figuren ist interessant oder irgendetwas. Ja, also interessant, wenn das Vogel anspricht, ist ja vor allem die Entstehungsgeschichte von dem Film. Also die haben ein Drehbuch gehabt und dann hat der Regisseur das umgesetzt und dann hat er den Film vorgelegt. Und dann hat dann Universal gesagt, oh mein Gott, was gibst du uns da? Also der Keanu Reeves, der eigentlich müsste ein bisschen zentraler sein, kommt kaum vor. Und das ist eine absolute Katastrophe, bitte gehen und Nachdrehs machen, damit der Keanu Reeves noch ein bisschen zentraler ist. Weil wir müssen den Film mit dem Reeves verkaufen, weil mit irgendwelchen japanischen Schauspielern, die sicher auch toll sind, wenn sie ihre eigene Sprache reden können und so. Aber dazu noch später, bis dazu. Der Film wird dann schwieriger zu vermarkten sein, wenn wir nur mit japanischen Schauspielern kommen. Und dann hat eben der Carl Rinsch hat dann müssen Gonadres machen, mehrwöchige. Und sobald er dann sein Material fertig hat, ist er aus dem Schneiderraum verbannt worden. Also irgendwelche Chefs von Universal haben dann den Film fertig geschnitten. Also es ist nicht mehr am Regisseur sein wirklicher Director's Cut, den wir jetzt auf der Lima gesehen haben. Ah, oh, meinst du, der ist etwas, der Director's Cut? Keine Ahnung. Also so wie der Film jetzt ist, ist es einfach irgendwie so eine Aneinanderreihung von Szenen. Also es hat irgendwie überhaupt keinen Faden, es hat es hat zwar irgendwelche lustige Mönsterli und Zombies, aber alles einfach irgendwie reingeschossen in den Topf und am Schluss nehmen wir noch Drachen und noch ein bisschen Mönch und so. Ja, und die Action ist überhaupt nicht spektakulär und überhaupt nichts. Und so teuer vor allem sieht er auch nicht aus. Und das Schlimmste ist eben die Dialoge, wo einfach die japanischen Darsteller ein bisschen Mühe haben mit dem Englisch amix. Und wieso man den Film nicht auf Japanisch gedreht hat. Und also hättest du eben mit dem Budget müssen runtergehen. Also hättest, also eben, wie am Anfang gesagt, wieso gibt man überhaupt 200 Millionen Dollar für so einen Film aus? Das ist völlig hohl. Also wenn schon, dann machst du ein kleines Budget und drehst alles in Japanisch. Aber ja, ich weiß, Last Samurai war ja auch ein Erfolg vor ein paar Jahren. Vielleicht haben die noch ein bisschen auf das gehofft, dass es die gleiche Kerbe schlägt. Aber das Fantasy-Dingsbums, das jetzt am Schluss rausgekommen ist, das interessiert niemand. Richtig, wir müssen lachen da teilweise ab den Make-up-Designs und Sachen. Also es ist. Jo. Haben wir den ersten Flop, hä? Jo. 2014. Wolltest du noch etwas dazu sagen, oder? Ist der verleidet? Wieso? Also mehr, also. Ja. Wieso? Wieso hat man den Film gemacht? Ja, das müssen jetzt ein paar Leute in Universal herausfinden und es werden wahrscheinlich auch ein paar Köpfe rollen dort. Aber ja. Wenn man etwas Positives erwähnen beim Film. Ja, es gibt etwas. Ich habe etwas, ja. Ah, ich nicht. Der Schluss. Ah, ja. Also, wenigstens konsequent, oder? Untypisch für so einen grossen Blockbuster. Aber da das vorher ja, also geht dem ja nicht nach. Ja, also kitschig bis zum Bach haben. Kitschig bis zum Bach haben, aber wenigstens konsequent am Schluss. Immerhin. Ich nehme an, du gehst trotzdem mit einer wahnsinnig grosszügigen Wertung, wenn ich das von dir kenne. Eineinhalb. Ist das grosszügig? Ja. Eineinhalb von sechs. Ja. Also von mir gibt es eine halbe. Eine halbe? Ja. In dem Fall geht Minuskül schauen. Außer die wollen es wissen. Nächste Woche, hey, Robocop! Yeah! Komm ins Billett. Ja. Ja. Ja, dann schauen wir das Original nochmal. Ja. Sicher. Und was ist sonst noch? The Mandela Long Walk for Freedom. Woo, Biopic! Woo. So gut. Du freust dich, hä? Was? Auf den Mandela? Nein. Aber auf den Robocop. Das ist geschichtlich ein bisschen wichtiger. Wir hätten dann auch sonst noch die neueste Matthias Schweighöfer-Komödie Vaterfreuden, aber ja, da schauen wir dann. Der mehrfach für den Quarz nominierte Schweizer Film «Der Goalie bin ich». Ja, einfach der Quarz ist einfach so der Oscar von der Schweiz. Hm. Und dort ist «Der Goalie bin ich» 7-mal nominiert. Plus haben wir noch den Animationsfilm Pass Free Birds um Truthahn, wo möchte gerne das erste Thanksgiving verhindern. Das ist doch lässig! Also Robocop und Mandela. Nächstes Mal. Sehr gut. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.